Auf der edlen Shanghaier Einkaufsmeile Nanjingstraße fließt der Verkehr stetig. Allerdings ist es auffällig leise. Und das liegt nicht nur am Hubverbot, das in der Stadt gilt. Die Masse der kleinen Motorroller surrt elektrisch über die Straße. Auch Linienbusse fahren mit Batterie, genau wie viele Autos. Nirgends werden so viele E-Autos neu zugelassen wie in China. Laut der Autobranche waren es allein 2018 mehr als 1 Million. Die Stromer erkennt man an ihren grünen Kennzeichen. Solche Nummernschilder sollen auch die Autos von Baidu einmal bekommen, wenn sie denn, wie geplant, Ende des Jahres in der westlich von Shanghai gelegenen Stadt Nanjing vom Band rollen. Schon jetzt betreibt das Elektroauto-Startup in der nach Nanjing benannten Shanghaier Straße eine Art Ladenlokal. 2 Automodelle werden hier ausgestellt. Eine Kaffeebar, Hocker und kleine Tische sorgen für entspannte Lounge-Atmosphäre. Hinter den Kulissen der Firma geht es allerdings weniger ruhig zu. Anfang der Woche gab Mitbegründer Carsten Breitfeld, ein ehemaliger BMW-Manager, seinen Ausstieg bekannt. Kurz nachdem sich die Führung erst im Januar neu aufgestellt hatte. Neuer alleiniger Chef ist Daniel Kirchert. Es wäre ehrlich gesagt für uns ein bisschen überraschend, haben wir jetzt nicht damit gerechnet, aber das ist eine persönliche Entscheidung. Breitfeld wechselt zur Konkurrenz von Iconic, gerade einmal 3 Jahre nach der Gründung von Baidu. Vorher war er rund 20 Jahre bei BMW. Das Tempo in der chinesischen Autoindustrie ist, verglichen mit Europa, atemberaubend. In dieser sehr traditionellen Industrie, in der ich auch davor mehr als 15 Jahre verbracht habe, hätte ich es mir, sag mal, bis vor 5, 6 Jahren niemals träumen lassen, ja, dass es möglich ist, ein eigenes Start-up in diesem Bereich aufzumachen. Aber das ist sicherlich, geht auch auf Tesla mit zurück. Vor ein paar Jahren gab es diese Riesendynamik und dann ist hier in China einige hundert Start-ups haben gestartet in diesem Bereich, wobei man sagen muss, dass nur ein kleiner Teil davon wirklich ernsthaft an wirklichen Fahrzeugen arbeitet. Es sei also auch ein bisschen Hype dabei, begünstigt, so Kirchert, von hohen Subventionen in China. Die Regierung hat angekündigt, die Förderung nun einzustreichen. Der Elektroautomarkt ist im Anfangsstadium entwachsen, die Firmen sollen alleine klarkommen. Dafür, dass sie E-Autos bauen, sorgt eine staatliche Quote, ansonsten drohen hohe Strafen. Chinas Ruf als Labor für die Mobilität der Zukunft geht aber über die Elektroantriebe weit hinaus. Mobilität in China, wenn Sie hier mal ein paar Wochen und Monate, wenn nicht gar Jahre leben, stellen Sie natürlich fest, dass die Nutzung von verschiedenen Mobilitätsangeboten schon eine ganz andere ist als in Deutschland. So Volkswagen-China-Chef Stefan Wöllenstein am Vorabend der Automesse Shanghai beim Konzernempfang in einem Flachbau mit Industrieflair im Norden der Millionenmetropole. In Deutschland ist ja die Taxifahrt, wenn Sie so wollen, Luxusgut. In China wird es ja eigentlich von breiten Bevölkerungsschichten wahrgenommen, sowohl in den offiziellen autorisierten Taxen, die aber zunehmend verschmelzen mit dem Angebot des Marktführers Didi. So heißt die unbestrittene Nummer 1 der Mitverdienste in China. Die amerikanische Konkurrenz von Uber hat sein China-Geschäft vor knapp 3 Jahren an Didi verkauft. Wer in China per Smartphone eine Autofahrt bucht, kommt an Didi eigentlich kaum noch vorbei. Wer in China Autos baut, aber offenbar auch nicht. VW hat mit Didi ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, um Autos speziell für dessen Zwecke zu entwickeln. Beziehungsweise Didi hat VW dafür ausgesucht. In einem Land, in dem die Regierung die Rahmenbedingungen in allen Lebensbereichen eng setzt, weiß man, um welche Player man buhlen muss. Wir wissen auch, dass die Regierung entschlossen ist, in den Städten der Zukunft auch das Thema Shared Mobility stärker in den Vordergrund zu rücken. Ganz einfach, weil es auch aus unserer Sicht in Übereinstimmung zu bringen ist mit der Urbanisierungsbestrebung in China, wo ja Größenordnung 60-70% der chinesischen Bevölkerung in den nächsten 20 Jahren in urbanen Räumen sind. Und das heißt wirklich Millionenstädte. Am nächsten Tag sieht man Wöllenstein über den Messestand von NIO schlendern, ein chinesischer Autobauer, der im Gegensatz zu Baidu auch wirklich schon Autos baut. Die inspiziert Wöllenstein mit Entourage, während NIO-Mitbegründer Jack Cheng Journalisten erklärt, was chinesische Unternehmen besser machen als europäische. The speed, the time to market. Die Geschwindigkeit, die Zeit, bis Produkte auf den Markt kommen. Die junge Generation tauscht ihr Smartphone alle 12 Monate aus. Früher waren es mal 2 Jahre. Jetzt schmeißen die Leute ihr Zeug einfach weg, weil es neue Technik gibt. Ultra-HD-Bildschirme, 5G, Sprachsteuerung, das alles kommt. Hören, sehen, sprechen, das geht bald an jeder Straßenecke. Das sind genau die Typen, die man im Blick haben muss. Die willst du als Kunden an dich binden und rund um die Uhr am Wickel haben. So macht man das meiste Geschäft. Eine Messebesucherin stimmt Cheng zu. Sie findet chinesische Autos besser. Da gibt es mehr Unterhaltung. Traditionelle Autos haben das nicht. Sie befriedigen die grundlegenden Bedürfnisse, aber dann kommt nicht mehr viel. Vernetzte Autos berücksichtigen den Bedarf nach Unterhaltung und Bequemlichkeit. Einschränkend muss man sagen, NIO hat in den ersten 3 Monaten des Jahres 3.800 Autos in China verkauft. In derselben Zeit setzten Volkswagen, BMW und Daimler etwa 1,2 Millionen Pkw hier ab. Und sie sind sich ihrer Defizite bewusst. Die deutsche Autoindustrie produziert nicht mehr nur in China. Immer mehr Forschung und Entwicklung wird hier betrieben. Tausende Ingenieure arbeiten an der chinesischen Mobilität von morgen aus deutscher Hand. Das Tempo in der chinesischen Autoindustrie ist, verglichen mit Europa, eben atemberaubend.